from somewhere in the wild, wild west. Sie hören die Vivian Kanner Show. Jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr auf King FM. Sie hören die Vivian Kanner Show. Heute zu Gast bei mir Kathi Kreuzberg. Wunderschönen guten Tag. Ich habe zu danken, dass du heute hier bist. Kathi Kreuzberg, so haben deine Eltern dich genannt? Nee, so haben mich meine Eltern. Also der Vorname stimmt, der Nachname ist ein Künstlername. Wieso Kreuzberg? Kreuzberg hat sich damals, es war eine Entwicklung. Und zwar, als ich in Trier gearbeitet habe und dann so langsam in die freie Szene ging, dann kamen auch die ersten Pressekritiken und dann stand immer nur Kathi da, Kathi das und das. Und das war alles irgendwie ein bisschen zu wenig. Und dann rief der Inspizient des Trierer Theaters, rief an und meinte, ey Kathi, du bist in der Zeitung. Und ich, ja, ich weiß, ich lese es auch gerade. Und er meinte, du brauchst einen Künstlernamen, das geht nicht, das liest sich nicht schlecht, das geht nicht. Und dann meinte ich, ja, auf die Idee bin ich auch schon gekommen, aber ich weiß nicht, welchen Namen. Und dann meinte, pass auf, kommst zu mir, ich habe eine Flasche Whisky, bring Schokolade mit und dann machen wir das. Und dann bin ich zu ihm nach Hause und dann haben wir eine Flasche Whisky getrunken und Schokolade gegessen und dann wurde der Name Kathi Kreuzberg dort geboren. Und zwar einerseits Kreuzberg, weil ich auch, als ich in Trier oder in Jena gewohnt habe, schon jedes Jahr mindestens einmal in Berlin war. Und Kreuzberg sehr schätzen gelernt habe und auch dort sehr viel unterwegs war. Und andererseits bin ich christlichen Glaubens und Kreuz und Berg erinnert auch so ein bisschen an die Bergpredigt Jesu. Und dann kam eins zum anderen und so wurde dann eine Alliteration. Das ist auch noch mit Kathi Kreuzberg und das klang dann gut und so wurde Kathi Kreuzberg geboren. Und was macht Kathi Kreuzberg für Musik? Ich mache in erster Linie Chanson Noir, also selber geschrieben, selbst getextet, wo sich alles so, ich sag mal so, um die interessanten Sachen des Lebens dreht. Also so Absturz und Alkohol und schwere Gedanken und versuche das aber so sehr modern zu machen. Ich mache zwar nächstes Jahr jetzt auch ein Klaviergesangprojekt, aber mein Hauptanliegen ist es dann doch, eine andere Instrumentierung zu finden. Ich arbeite gerne mit E-Gitarren zusammen oder mein großes Programm generell auch in großer Rockbesetzung. Okay, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal einen Song von dir spielen, den du selbst geschrieben hast. Wo holst du deine Inspiration her? Aus dem Theater, aus dem Leben, von der Straße, von meiner Küchenpflanze, alles Mögliche. Von deiner Küchenpflanze? Ja, meine Küchenpflanze. Und was hat dich auf den Song Mensch gebracht? Mensch? Deine Küchenpflanze? Nee, meine Küchenpflanze, das war ein anderer Titel. Nee, Mensch ist geboren auch in Trier und zwar in einer Kneipe, wo mir ein Freund, der leider heute nicht mehr mein Freund ist, aber der mir immer noch sehr am Herzen liegt, dem ging es damals sehr schlecht. Und er hatte sich so ein bisschen verloren. Und dann bin ich nach Hause und lag dann so im Bett und habe halt dann diesen Song geschrieben. Der kam dann aus dieser Situation. Und ist diesem Freund gewidmet? Nicht wirklich. Also ich versuche in den Sachen, die ich schreibe, schon noch ein bisschen zu abstrahieren. Da kommen natürlich dann auch noch eigene Gefühle und Gedanken mit rein oder Sachen, die ich auf der Bühne gesehen habe. Ich bin so ein Theaterfreak, der irgendwie sehr gerne ins Theater geht. Das kommt auch noch mit rein. Und ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass es ihm gewidmet ist, aber er war halt der Auslöser. Dann hören wir jetzt Mensch von und mit Kathi Kreuzberg. Genau. Sie hören die Vivian Kanner Show aus dem wilden Westen Berlins. Heute zu Gast bei mir Kathi Kreuzberg, eine Chansonette. Du hast vorher den Begriff Chanson Noir verwendet. Wie ist dein Werdegang gewesen? Also wie bist du zum Chanson gekommen? Auf verstecktem Wege. Ich habe damals in Trier nach dem Abitur, in Jena nach dem Abitur erst ein Studium von Philosophie angefangen und habe mich dann sehr schnell in den Existenzialismus verliebt, Jean-Paul Sartre und so weiter. Das heißt, dass du in Jena geboren wurdest? Genau. Und habe, wie gesagt, dort studiert, kam dort erstmals mit dem Theater in Kontakt, hatte da aber jetzt noch nichts weiter gemacht. Ich war zwar, also den normalen Werdegang, dass ich, was weiß ich, seit meiner frühesten Kindheit Instrumental- und Gesangsunterricht hatte mit Schauspiel aber noch nicht so viel am Hut. Es kam dann so, dass ich Jena verlassen musste, weil die Studienbedingungen sich zu meinen Ungunsten geändert hatten. Und da blieb Kassel und Trier. Ich habe dann Trier gewählt und habe dann eigentlich sofort aufgehört zu studieren, weil ich damals an einem Musical-Projekt teilgenommen hatte. Und da war ich dann, also ich habe nicht Blut geleckt, ich bin eigentlich ins Theater reingefallen. Quasi. Was war das für ein Musical? Das hieß Alice Superstar, drehte sich, inhaltlich ist es uninteressant, es dreht sich halt um Castingshows und ich hatte eine Nebenrolle. Aber es war so, dass die beiden Macher dieses Projekts, die kommen halt aus dem richtigen Theater. Und die haben mit uns gearbeitet, hier am richtigen Theater, und haben uns richtig Rüstzeug, Handwerk in die Finger gegeben. Und ich konnte danach nicht mehr studieren, weil ich so infiziert war von diesem Theatervirus. Und dann auch ins richtige Theater Trier kam, als Statist ganz normal, wie ich dann hochgearbeitet habe, zur Regieassistenz, in Köln Schauspielunterricht genommen habe, dann Jazzgesangunterricht und alles darauf hingearbeitet habe, um dann hauptberuflich Musiker und Schauspieler zu sein, was ich auch geschafft habe. Und da ist es auch so, dass mich diese Theatermusik sehr fasziniert hat. Ich kam dann über Rockmusik, über Tonsteine Scherben hatte ich da gerade so gehört, ganz viel. Und diese Theatermusik kam ich dann auch zu Tom Waits, der auch diese beiden Elemente drin hat. Und man kommt, wenn man am Theater arbeitet, kommt man nicht drum rum, sich mit Chanson zu befassen. Also dann fallen die Namen, zum Beispiel Hildegard Knef, einfach, und dann kriegt man auch Kontakt zu Sachen wie aus dem Kabarett oder auch diesem Film oder Musical Kabarett. Und so kam dann eins zum anderen. Ich habe mich dann halt immer weiter reingelesen, reingearbeitet und habe halt gemerkt, dass das mein Ding ist, und habe dann letztendlich auch meine Rockband, die ich damals hatte, aufgegeben und mein Singer-Songwriter-Projekt auch, und habe halt gesagt, gut, ich muss mich spezifizieren, und dann war es halt schon so, nur lustige Texte kann ich nicht, es tut mir leid, und traurige Texte kann ich schreiben, und deswegen bin ich dabei geblieben und damit auch sehr glücklich. Du hast mir ja auch neben den eigenen Songs, hast du mir ja auch eine Liederliste mitgebracht, ja, unter anderem den gerade angesprochenen Tom Waits, No One Knows I'm Gone. Wieso hast du dich für diesen Song entschieden? Weil du hast mir gesagt, es fiel dir schwer, diese Wunschliste zu erstellen. Ja, ich habe ja höre ja ganz viel Musik und auch immer sehr bewusst. Ich höre eigentlich kein Radio oder lasse nirgendwo was zwischendudeln, sondern immer werden dann sehr bewusst auf den Ohren, und hatte also ganz viele Songs, von denen ich nicht so genau wusste, welchen ich jetzt nehmen sollte. Und No One Knows I'm Gone ist ein sehr, wie ich finde, intensiver Titel. Er stammt von der CD Alice. Das Musical, was ich eben ansprach, war ja auch Alice Superstar und behandelte auch so ein bisschen diese Alice im Wunderland-Geschichte. Und No One Knows I'm Gone behandelt so ein bisschen das Bild eines Blattes am Baum, was runterfällt und stirbt. Und ich fand das auf einem Spaziergang im Treptower Park ein sehr schönes Bild, und habe mir dann so gedacht, ja, manchmal kommt man sich schon selber so vor, dass man einfach ein Blatt an einem Baum ist und man fällt dann irgendwie einfach runter und dann kommt irgendein Gärtner und sammelt einen weg, und es hat aber irgendwie keinen Sinn, obwohl man den Sinn für sich selber gefunden hat, aber im Großen und Ganzen fühlt man sich doch dann sehr verloren. Und das, denke ich, passiert einem relativ häufig auch im Leben, dass man sich manchmal einfach nur verloren fühlt, genau in dem Moment, wo man dachte, man ist jetzt sicher an einem Baum verhaftet. Dann hören wir jetzt Tom Waits, No One Knows I'm Gone, in der Vivian Kanner Show bei King FM. Heute zu Gast bei mir Kathi Kreuzberg. Du bist von deinem Studienplatz in Jena nach Trier geflüchtet. Genau. Und hast dort die Liebe zum Theater entdeckt und zur Bühne. Und da dann auch den Chanson Noir für dich gefunden. Richtig. Wann hast du angefangen, eigene Sachen zu schreiben? Schon sehr früh. Also wann fängt man damit an? Ich glaube, so mit 14 oder so kamen die ersten Sachen, noch englischsprachig. Ich war damals sehr mit der Hippie-Zeit der 60er, 70er Jahre verhaftet und ein richtiges Blumenkind, wenn man so schön sagt. Und habe dann auch Lieder geschrieben, die sich eher um solche Sachen drehen, auf Englisch. Aber nur daheim für mich. Um was drehen? Um solche Sachen drehen? Um solche Sachen, um die Welt, um die Liebe, um den Schmerz, um alles. Über die Katze, die überfahren wird, zum Beispiel. ja. Und ernst wurde es erst 2007, als das Liederschreiben dann wirklich auch Arbeit wurde. Also wo man, wenn man ins Studio geht, muss man ja vorbereitet sein. Ach Quatsch. Na klar. Die Leute brauchen ja nicht nur den Text und eine Idee, sondern auch Sheets und Arrangementhinweise und so weiter und so fort. Und natürlich musste ich auch einen Stil finden. Der konnte nicht so springen. Und das hat anfangs nicht so gut funktioniert. Ich war jung und unerfahren in der Szene, die sich Profiszene nannte, und bin auch einige Male auf die Nase gefallen. Und dann hat mich aber netterweise der Herr Daniel aufgenommen. Der Herr Daniel ist Bassist der Shanes, und er kam zu mir. Wir hatten uns immer nie verstanden, und er kam zu mir in einer Kneipe und machte mich runter wegen meiner Musik und meinte, das wäre alles totaler Mist. Und dann hatte ich aber gerade zu dem Zeitpunkt ein Benefizkonzert organisiert innerhalb von 7 Tagen mit 7 Bands und war eigentlich relativ unten durch, und er fand das Mist und ich fand das einfach respektlos. Und der Abend endete damit, dass wir beide relativ schnell aus der Kneipe geflogen sind, weil wir uns lautstark gestritten haben. Es kam dann 2 Wochen später eine SMS mit dem Hinweis, komm Kathi, kommst mal zu mir ins Studio und wir machen mal was zusammen. Und ich habe daraufhin geantwortet, nee, mit Arschlöchern arbeite ich nicht zusammen. Dann war wieder 2 Wochen Ruhe. Dann kam nochmal eine SMS mit, jetzt komm schon. Und er hat mir unglaublich viel Freiheit gegeben. Er hat mir gezeigt, dass erstens unglaublich viel Wissen nötig ist, um Musik, für die man selber steht, zu machen, auch Wissen darüber, wo was herkommt, welche Sounds, auch über Musikgeschichte. Und er hat mir gezeigt, dass ich frei sein kann in den Sachen, die ich mache. In der Ausbildung war immer alles sehr eng. Man hat halt in seinen Grenzen konnte man nur machen, auch am Theater. Auch in meiner Rockband war alles sehr angestrengt, und dann hieß es immer, Kathi, du musst das so machen. Und bei Daniel musste ich eben alles nur so machen, wie ich will. Dann stellt sich die Frage, ja, was bin ich eigentlich? Und dann kam David Bowie ins Spiel, der hat für mich eine Tür geöffnet zu einer ganz eigenen Welt, wo ich gemerkt habe, es gibt nicht nur die Welt hier und jetzt, ist die Welt, die man träumt, wie man denkt, die ist genauso real. Und ich wollte mit meiner Musik diese Welten miteinander verknüpfen, und dann hatte Herr Daniel dann das technische Spielzeug dazu, und dann sind halt unter viel Kaffee und Zigaretten. Kein Whisky, nein. Seitdem arbeite ich übrigens auch komplett nüchtern. Also Gott sei Dank. Ja, aber das muss man auch erstmal lernen, wenn man jung ist, und Musik, ja, cool, Alkoholbühne, ich fühle mich so cool, Rockstar. War es eben das Normal, wenn man vorankommen möchte und die Sachen ernsthaft vertreiben will, muss man nüchtern sein. Punkt. Und habt ihr alle gehört, ja? Man muss nüchtern sein. Ja. Und Grundvoraussetzung der Professionalität, meiner Meinung nach. Das stimmt. Aber auch das ist ein Entwicklung, na klar, um Gottes Willen. Müssen wir alle unsere Erfahrungen machen. Ja. Ja, und dann haben wir angefangen, und da wurde Generat, immer noch mein jetziges musikalisches Baby, gegründet mit ihm. Von welcher Zeit sprichst du jetzt? Das ist 2007 alles passiert. Da ging es Fall auf Fall, also wirklich Studium abgebrochen, gelernt, dort und dort. Ich habe kaum geschlafen, nur gearbeitet und zu viel gearbeitet. Und dann Ende des Jahres mich wieder persönlich wie auch beruflich so hochgerappelt, dass ich sagen konnte, ja, Kathi, du kannst in dieser Szene, die professionelle Szene ist, kannst du mit schwimmen. Du bist stark genug, das zu machen. Du hältst das aus, auch diese Ängste, die damit verbunden sind, finanzielle Ängste in erster Linie. Dann würde ich sagen, hören wir doch mal den guten alten David Bowie. Ja. Absolute Beginners. Wieso hast du dich für diesen Song entschieden? Weil es gibt ja dann doch viele David Bowie-Songs, die da noch hätten kommen können. Für den habe ich mich entschieden, als ich David Bowie-Fan wurde, kannte ich ihn quasi vorher nicht, habe aber dann bei dem Lied Absolute Beginners gemerkt, dass ich dieses Lied kenne. Und dann habe ich gekramt in meinen alten Musikkassetten. Und da ist mir diese Kassette in die Finger gefallen, wo Absolute Beginners drauf ist. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, aber als ich das gehört habe, konnte ich mich daran erinnern, dass ich als Kind auf dem Bett stand und Musiker gespielt habe mit diesem Lied.